unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Liebe Johanna, herzlich willkommen in deinem eigenen Wohnzimmer. Hallo, grüß dich. Ja, Johanna Haberer, Theologin, meine Schwester. Ich heiße Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Und heute kommt unsere letzte Folge unserer achtteiligen Serie über Gleichnisse. Heute nehmen wir das letzte Gleichnis durch. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Ja, von der vielfachen Saat. Genau. Und zwar muss man vielleicht ein bisschen drumherum sagen, was passiert ist. Jesus redet ja sehr viel über das Himmelreich. Um zu erzählen, wie das Setting ist, in dem diese Geschichte erzählt wird, muss man vielleicht wissen, dass Jesus aus einem Haus kommt, bei dem er gerade eingeladen war und sich ans Ufer des Sees Genezareth setzt und eine große Menschenmenge versammelt sich um ihn herum. Und dann steigt er in ein Boot und setzt sich hin und die Leute bleiben am Ufer und dann predigt er aus dem Boot zu ihnen in Form von Gleichnissen. Genau, das ist jetzt Matthäus. Ja, das ist Matthäus. Wir sind jetzt vom Lukas wieder ins Matthäus-Evangelium gewechselt. Genau. Willst du noch irgendwas sagen? Bei beiden, Lukas und Matthäus, gibt es da so Aneinanderreihungen von Gleichnissen. Ja, genau. Und hier eben auch. Ja. Und jetzt erzählt er folgende Geschichte und die hören wir uns jetzt an. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen's auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht. Etliches hundertfach, etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Ja, also das ist der Sämann, der sät hier seinen Weizen aus und einiges fällt auf den Weg und wird von den Vögeln gefressen, einiges fällt in irgendeinen Nebenbereich auf Stein, in so eine Steinmulde, wo es eben aufgeht und dann schnell wieder verwelkt. Wieder anderes fällt unter die Dornen und wird erstickt von konkurrierenden Pflanzen. Der wichtigste Teil natürlich fällt auf fruchtbaren Boden und bringt große Ernte. Auf jeden Fall ist es auch aus der Erfahrungen der Mission. Ja, Missionsgeschichte. Es ist eine Missionsgeschichte und es geht darum, wie das die Predigt über das Reich Gottes, die meisten Gleichnisse handeln ja vom Reich Gottes, wie diese Predigt sich verbreitet und wie das von Menschen aufgenommen wird. Mhm. Darum geht es. Und das gehört zu den vielen Gleichnissen, die Naturvorgänge sich zum Beispiel nehmen. Ja, und landwirtschaftliche. Die, ja, und dieses immer gleich Ablaufende und dieses auf jeden Fall diese nicht bremsbaren Vorgänge, die die Natur hat, versucht zu beschreiben. Mhm. Also das ist jetzt ein Missionsgleichnis, aber es gibt, was weiß ich, das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Ja, das kommt jetzt. Lass uns einfach mal nochmal aufmachen, dass diese Naturgleichnisse dann sich, wir reden dann drüber, Unkraut haben, wie schnell wächst die Saat, wie klein ist das, oder es gibt dann auch ein Sauerteiggleichnis. Mhm. Senfkorn, ganz berühmt. Das lassen wir aber alles weg. Ich will sie jetzt sozusagen reinholen in unsere Gleichnisdebatte. Das sind ja alles Winzgleichnisse. Zum Beispiel das Gleichnis vom Sauerteig hat vier Zeilen. Genau, es sind ganz kleine Gleichnisse, sind eher Bildworte. Mhm. Oder dass das Reich Gottes auch mit einer Frau in Wehen verglichen wird. Ja. Also das heißt, bei diesen Naturvergleichen geht es immer darum, es ist unaufhaltsam. Mhm. Also du wirfst was aus und irgendwas passiert damit. Mhm. Ja? Mhm. Du hast es nicht in der Hand. Du hast es erstens nicht in der Hand, aber trotzdem, es ist unaufhaltsam, weil es in der Natur immer passiert. Mhm. Wenn du Wehen hast, am Ende kommt ein Kind raus. Mhm. Vielleicht ist es krank, vielleicht ist tot. Mit ihm was. Ja. Mhm. Aber am Ende muss ein Kind rauskommen und du hast eine Saat und am Ende muss irgendwas rauskommen. Ja. Und das ist, glaube ich, erzählt, dieses Gleichnis von der vierfachen Saat ist erzählt an frustrierte Missionare, glaube ich. die sagen, die Leute, die nehmen mir das ab und dann sind sie begeistert und ein halbes Jahr später jetzt hör doch mal interessieren zu, denn sie sich nicht das ist mehr dafür. Dieses Gleichnis ist ganz besonders, denn Jesus erklärt es. Ja. Das ist das einzige Gleichnis, wo Jesus sich hinterher hinsetzt und sagt, so Freunde, genau, jetzt erkläre ich es euch. Hört also, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Genau. Er löst Allegorie auf. Es ist eine Allegorie. Ja. Ja, und jetzt, ja, erzähl du und weiter. Und jetzt sagt er immer, wenn ein Mensch das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät worden ist. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen und der Böse sind die Vögel, die das fressen. Ne? Ja. Auf felsigen Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort hören und sofort freudig aufnehmen, aber keine Wurzeln haben, sondern unbeständig sind, sobald sie um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, dann ist es gleich aus. Die haben keinen Rückgrat, ja, keine Wurzeln. In die Dornen ist der Samen bei demjenigen gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und es bringt keine Frucht. Also die kümmern sich um andere Sachen, um ihren Lamborghini. Ja, oder die Sorgen eben. Oder die Sorgen, also zu arm, zu reich. Ja. Ne? Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Und es bringt dann Frucht, 100-fach, 60-fach oder 30-fach. Also diese Erklärung ist einmalig. Ja, deswegen nimmt man normalerweise auch dieses Gleichnis, wenn man erklären will, worum es im Gleichnis geht. Mhm. Normalerweise ist das Erste, das man erklärt, weil es ist das Einzige, wo Jesus überliefert, angeblich, wo Jesus seine eigenen Worte erklärt. Mhm. Und da kannst du es dann jetzt als Allegorie zeigen. Wir haben ja Beispielerzählungen, wir haben auch andere Arten von Erzählungen, die alle mit Bildern arbeiten. Mhm. Aber das ist jetzt eine klassische Allegorie. Allegorie kommt von dem griechischen Allegoria, das heißt andere Sprache. Mhm. Der Anderssprech, könnte man sagen. Ja? Allos Logos, also fremder Sprech. Mhm. Das heißt, eine Sache wird auf der einen Seite erzählt und auf der anderen Seite bedeutet sie eins zu eins etwas anderes. Mhm. Mhm. Allegorie kennst du auch aus der Kunstgeschichte natürlich. Berühmt ist doch das Gedicht, gelassen stieg die Nacht ans Land. So hat man doch die, das ist eine Allegorie. Erklärt. Mhm. Oder du hast die Justitia. Ja, die Blinde. Die Blinde mit der Waage in der Hand, das ist die Allegorie. Oder du hast, also es gibt Zeiten ja auch im Barock, wo Allegorien. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Ja, natürlich. Oder Frühling, junge Frau, Winter, genau, alter Mann. Genau. Das sind Allegorien, wo eins fürs andere steht und die kannst du entziffern. Mhm. Dieses Gleichnis ist ein Naturgleichnis und es wird dann gleichzeitig vom Jesus eins zu eins entziffert. Ja. Es gibt noch eine zweite, du hast es ja vorhin gerade schon erwähnt, eine zweite Geschichte vom Weizen und die erzähle ich jetzt auch noch. Die erzählt er dann auch und Jesus erzählte gleich noch ein weiteres Gleichnis, genau, steht hier. Also der ist richtig in Fahrt hier. Ja. Das Himmelsreich ist wie mit einem Mann vergleichbar, der guten Samen auf den Acker säte. Und jetzt ist er praktisch bei diesem Viertel, das auf guten Boden fällt. Und das ist jetzt auch wieder in Gefahr. Ja. Denn während nun die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. In der Luther-Übersetzung heißt es ja so schön, und säte Lolch. Ein Lieblingswort von dir, gell? Ist das nicht herrlich? Ja. Was ist Lolch? Man kann es auch googeln, was Lolch ist. Ja. Soll ich es mal googeln? Ist eine Form von Unkraut. Lolch. Lolch. Pflanze, niedere Klassifizierung. Lolch oder Weidelgras ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Süßgräser. Diese Gattung ist weltweit verbreitet. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet Weidelgras meist Lolium perenne. Und dann ist es abgebildet, sieht tatsächlich dem Weizen nicht unähnlich. Ist ein hübsches Gras, aber eben kein Weizen, nicht? Und das ist der Lolch. Und wächst wie verrückt, offensichtlich. Ja, wächst wie verrückt, ist überall weltweit erhältlich. Also das also heißt, gut. Auch Luther wusste schon, dass das weltweit erhältlich ist. Na, das weiß ich nicht, aber jedenfalls war es offenbar ein Problem im ostdeutschen Raum Im Mittelalters. Im thüringischen Weizenraum. Ja, genau. Ja. Und jetzt geht's weiter. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher soll denn das Unkraut kommen? Und er antwortet, das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte, sollen wir hingehen und es ausreißen? Und dann sagt der Gutsherr, nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Mhm. Also der Lolch wird dann aussortiert. Ja, aber es ist auch ein tolles, finde ich, auch wenn du es als Gemeindegleichnis liest, ist es auch toll, weil diese Mitarbeiter, die Gemeindemitarbeiter wollen gleich schon mal sortieren. Ja. Und der Herr sagt, lasst es doch alle nebeneinander stehen. Irgendwann mal ein andermal und ein anderer Mensch, also ein anderer, in einer anderen Zeit wird sortiert, aber nicht von uns. Mhm. Das finde ich. Das sagt er nicht. Also, dass es nicht von uns gemacht wird, sagt er nicht. Das er sagt, stimmt. Das wird in meine Scheune gefahren dann. Ja. Was da, also er nimmt es schon selbst vor. Aber ich habe ja hier. Aber die Diener sortieren dann. Ja. Aber ich glaube, gedacht ist es schon, dass man das Miteinander von Leuten, von denen man meint, sie sind sehr fromm und die anderen, die halten sich an nichts oder so, dass man dieses Miteinander ertragen muss. Darum geht es ja. Es geht ja in beiden Missionsgleichnissen, wo die Erfahrungen von der Predigt dieser jungen Gemeinde aufgesammelt sind. Da geht es in beiden um Resignation oder um Angst, die Falschen zu erwischen oder zu merken, die Gemeinde, die man da gebildet hat, die ist auch nicht besser als die anderen und so weiter und so fort. Diese Erfahrung darf man ja bis heute machen, dass die Gemeinden nicht besser sind als die anderen. Ja, und diese Erfahrung, die wird dort reflektiert. Ja. Aber das Bild von der Saat und vom Samen, das ist in der Umwelt von Jesu und das Bild vom Saat und den Samen und dass das um Gedanken und neue Ideen geht, das hat nicht nur der Jesus, das ist bekannt in der Umwelt damals. Das schreibt zum Beispiel auch der Seneca, der ja ein Zeitgenosse ist. Der schreibt in seinen Brief. Seneca war ein Philosoph, das war der Erzieher und Lehrer Neros. Genau. Und wurde von dem auch umgebracht. Ja. Und also er schreibt, war in Rom. Bevor er umgebracht wurde, hat er Briefe geschrieben. Ja, aber und zum Beispiel, er war vor allem bei in Rom eben ein angesehener Philosoph und Lehrer im Palast. Ein kluger Mann, ein Zeitgenosse des frühen Christentums. Und in seinem Brief an den Lucilius schreibt er über philosophische Worte, also über philosophische neue Ideen. Mhm. In der Art des Samens müssen sie ausgestreut werden. Denn dieser entfaltet, obwohl er klein ist, wenn er einen geeigneten Ort findet, seine Kräfte. Und aus einem sehr kleinen verzweigt er sich durch Wachstum zu einem sehr großen. Dasselbe macht die Vernunft. Nicht weit erstreckt sie sich, wenn du sie anschaust. Durch die Beschäftigung wächst sie. Weniges ist es, was man nennen kann, aber wenn die Seele diesen Samen gut aufnimmt, so gewinnen sie an Kraft und erheben sich. Dieselbe Lage besteht, sage ich, hinsichtlich der philosophischen Lehren wie bei dem Samen. Viel bewirken sie, auch wenn sie klein sind. Toll. So hat man damals und mit einem tollen Bild mit guten Ideen oder neuen Ideen gehandelt. Und das hat sich Mut gemacht. Der arme Seneca hat vielleicht auch gehofft, dass er im Nero einen Samen legen kann. Hat er ja auch zunächst. Ja. Aber Nero ist ja dann eben ausgetickt und war eben einfach auch psychisch defekt. Ja. Das muss man sagen. Ja. Seneca wurde auch nicht im klassischen Sinne umgebracht, sondern er wurde dermaßen bedroht, dass er sich selbst umbringen musste. Sonst hätte es ihn halt erwischt. Dann hat er sich noch selber gemacht. Aber man hatte die Hoffnung, dass man. Ja, aber der Unsinn geht ja genauso schnell auf. Der Seneca ist ja letztlich daran gescheitert, dass eben das Ding hier Unrecht hat. Was ist, sein Wort ist ja Unrecht. Er hat letztlich nicht Recht bekommen von der Realität. Er hat Zeit seines Lebens nicht Recht bekommen. Wir kennen ihn aber heute noch. Ja, Nero auch. Ja. Nero kennen wir also auch. Also das heißt, da sind wir jetzt bei dem Gleichnis vom Jesus, wo die Dinge nebeneinander aufwachsen. Ja, genau. Aber das war natürlich damals wahrscheinlich weit verbreitet. Und eher hat es Jesus von den Griechen als umgekehrt. Ja, natürlich. Ja. Und beide haben es von den Griechen. Also der Seneca war ja auch kein Grieche. Beide waren Römer. Ja. Also auf jeden Fall die Vorstellung, dass sich neue Ideen so und gute Ideen so verbreiten können. Und dass sie aber auch kontaminiert werden können. Das ist damals sozusagen ein gängiges Bild gewesen. Also meine Anthropologen Karel van Schaik und Kai Michel im Tagebuch der Menschheit haben dazu auch was zu sagen über dieses Lolchgleichnis und schreiben Folgendes. Waren Ausgleich und Versöhnung der Kern der Binnenmoral, ist Jesu Außenmoral unerbittlich. Er unterteilt die Welt in Freund und Feind, in Gut und Böse. Das ist die binäre Logik einer apokalyptischen Weltsicht. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Tertium non datur, eine dritte Position gibt's nicht. Wer nicht auf der Seite Gottes steht, hat kein Erbarmen verdient. Jesus erzählt das Gleichnis vom Unkraut, das ein Feind unter den Weizen gesät hat. Die Knechte wollen es ausjäten, der Hausherr verbietet es. Um den Weizen nicht zu beschädigen, soll man beides wachsen lassen. Zur Erntezeit trägt er den Schnittern auf, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Undenkbar, dass Jesus hier einschreiten würde, um die Kinder des Bösen vor Heulen und Zähneklappern in ewiger Höllenqual zu bewahren. So weit geht seine Feindesliebe dann doch nicht. Allen, die nicht Kinder des Gottessohnes waren, drohte also das allerschlimmste denkbare Schicksal. Wer sollte das anderes sein als die heidnischen Römer? Weil unter römischem Regime geschrieben, durften die Römer aber im Neuen Testament nicht mit dem Satan identifiziert werden. Stattdessen dämonisierten die Evangelisten die jüdischen Gegner Jesu, den Verräter Judas Ischariot, die hohe Priester und Schriftgelehrten. Sie alle stehen unter dem Einfluss des Teufels. So sehen die das hier in meinem Begleitbuch. Ja, das hatten wir ja in der letzten Sendung schon, dass wir diesen innerjüdischen Streit zwischen denen, die Christen geworden sind und denen, die Juden geblieben sind, schon mal geschildert haben. Das schreibt er gut. Was er aber toll finde an diesem Beitrag, dass dieser Beitrag nochmal zeigt, dass Gleichnisrede auch Widerstandsrede, geheimnisvolle, wie auch gesagt, rätselhafte Rede gegen die Römer in einer Diktatur ist. Mhm. Das muss man sich auch immer klar machen, dass der Jesus natürlich unter Druck von verschiedensten Seiten redet. Die Römer werfen ihm ja dann später vor, dass er einen Aufstand plant. Mhm. Die jüdischen Vertreter werfen ihm vor, dass er sich selbst zu Gott macht oder dass er auf jeden Fall Gott beleidigt durch seine Predigt. Und unter diesem Verdacht und unter diesem Argwohn entsteht natürlich auch diese Allegorie, dieser Anderssprech. Mhm. Mhm. Ja, wie man... Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in der Sowjetunion unter russischen Verhältnissen... Ja, unter Putin ja auch. Da wird man auch besser Allegorien verwenden. Ja, es entstehen bestimmte Arten von Witzen und entsteht bestimmte Art von Literatur. Mhm. Haben wir nicht schon darüber gesprochen, dass im König David Bericht... Mhm. Haben wir doch alles schon durchgenommen. Das haben wir schon durchgenommen. Ja, ja. Aber das ist auch eine Allegorie auf die Diktatur des Sozialismus. Der König David Bericht wird also durchgenommen bei unserer Strecke über den König David. Ja. Jeder, der sich das anhören möchte, soll zurückspulen. Ja. Genau, tolles Buch und auch eine Art von Allegorie. Mhm. Gut. Wo sie recht haben, unsere Anthropologen, ist natürlich diese binäre Weltsicht. Ne? Also jeder, der nicht dazugehört, der wird eben verbrannt. Da kann es nicht. Du hast recht, er hat eine gewisse Zeit, sich zu enttarnen oder sich zu bekennen. Aber dann ist eben auch Sense. Ja? Also irgendwann kommt der Schnitter. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das die Theologie der frühen Missionare ist, die auf diese Art von Rigorismus haben. Weil das, was wir von dem historischen Jesus wissen, ist, dass der ja ständig in die Debatte gegangen ist. Ja. Dass der ja nicht rechts und links, sondern der hat sich ja ständig gestritten und hat mit den Leuten geredet. Mhm. Ich glaube, dass der nicht die Vorstellung hatte, wer sich nicht zu mir bekennt. Das ist nicht die Frage der Zeit von Jesus gewesen. Das ist die Frage danach, ne? Der 40 Jahre danach. Sein. Kann sein. Ich habe ja schon mal angefangen, einen langen Artikel von mir vorzulesen, den ich geschrieben habe, als ich bei den Missionaren in Afrika war. Ja, genau. Ich war ja 1993 mehrere Wochen in Afrika und habe dort Missionare besucht. Den ersten Teil habe ich vorgelesen über die Maasai, die Christen werden. Das war in der Folge über die Dämonenaustreibungen. Mhm. Jetzt will ich einen zweiten Teil vorlesen von den Missionaren in Afrika und was ich da mit denen erlebt habe. Herr Riemer ist einer von einigen hundert evangelischen und katholischen Missionaren und Ordensleuten aus Europa, die heute noch an tansanischen Schulen, Krankenhäusern und Leprastationen im Einsatz sind. Also ich war damals in Tansania, war da auch in der Steppe und bei den Maasai und sonst wo, also das werdet ihr ja hören. 6 Jahre hielt er in der Einsamkeit der Missionsstation von Kibaya aus, eine Handvoll Hütten in der südlichen Maasai-Steppe. Kein Strom, kein Telefon. Vor einigen Wochen hat er weiter nördlich die Leitung einer Evangelistenschule übernommen. Doch seine Gedanken kommen nicht los von den großen Menschen mit den geschmückten Ohren. Seine Maasai-Gemeinde lebte verstreut auf 8000 Quadratkilometern. Hausbesuche machte Riemer im Geländewagen. Neben sich stets das Gewehr. Ich bin damals auch mit einem Geländewagen rumgefahren, den ich gemietet hatte, mit einem schwarzen Fahrer, der auch ein Gewehr dabei hatte. Wegen der Tiere, oder? Und wegen der Menschen. Wegen aller möglichen Gefahren. Es war ein wahnsinniger Geländewagen, der also oben offen war. Es war ein offener Geländewagen. Wir sind da durch Flüsse gefahren, wir sind ohne Straßen gefahren. Also einfach so durch die Landschaft mit großen Rädern. Und aber er war bewaffnet. Hat mir schon zu denken gegeben, hat mich auch ein bisschen gefürchtet, muss ich sagen. So, neben sich das Gewehr. Es ging über Felsbrocken, durch Schlammlöcher. Tagelang wohnte Riemer bei den Maasai in ihren düsteren Bomas, führte ihnen AIDS-Aufklärungsfilme vor, die er auf ein Stofftuch projizierte. Sein gewaltiger Doktorkoffer barg Wunderdinge, Abführmittel, Desinfektionsspray, Wurmkuren und Zäpfchen. Wenn er morgens um 6 die Tür seines Hauses in Kibaya öffnete, standen da schon die Kranken in Schlangen, eingehüllt in die wohlbekannten roten Tücher und die typische Wolke aus Rauch und Urin. Da die Maasai, das muss ich jetzt vielleicht hinzufügen, ganz, ganz wenig Wasser haben, waschen sie ihre Gewänder, die haben diese knallroten Gewänder an, waschen sie in Urin, ja. In Tierurin, in Menschenurin. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Desinfektionswirkung, weil alle Käfer, die da drin wohnen, sind sofort weg, wenn sie in Urin getaucht werden. Aber es riecht natürlich dementsprechend. Und auf Riemer kam wieder ein Erste-Hilfe-Tag zu, ausgefüllt mit Geschwüren, Prellungen, Fieberstirnen, schwerenden Wunden, eingetretenen Dornen, verrenkten Gliedern, Parasiten und den vom Qualm in den Bomas ständig entzündeten Augen und Rotznasen. Die haben in ihren schneckenhausförmig geformten Hütten mit einem Schneckenhauseingang, damit die Insekten nicht so leicht reinkommen. Und es ist also ein Topf, eine Art Topf, eine Mütze, musst du dir vorstellen, wie eine große Mütze. Mhm. Und oben ist ein Loch drin. Ja. Und da qualmt es raus. Ja, ich weiß. Und in der Boma ist immer Rauch, um die Insekten zu vertreiben. Ja. Und vorne hängt ein Stoff am Eingang. Mhm. Sonntags hielten er und seine schwarzen Evangelisten die Gottesdienste in der Umgebung ab. Erst unter einem Baum. Später, wenn sich eine Zwerggemeinde gebildet hatte, in kleinen, selbstgebastelten Kirchen aus Weidenruten und Kudung mit einem wackeligen Holzkreuz obendrauf. Ob Schulen oder Krankenstationen, fast alles hier kommt von den Missionaren, sagt Riemer, ein Mann Mitte 50, ein Mann so trocken und spärlich wie die Steppe Ostafrikas. Er hätte sicherlich einen Mathematiklehrer der unbestechlichsten Sorte abgegeben, wenn ihn nicht Gott eines Tages zu den Maasai gerufen hätte. Gott? Oder war es der Schuss schwärmerischer Verzücktheit, der ihm bis heute manchmal aus den Augen kocht und ihm eine Sicherheit verleiht, die keiner versteht? Vielleicht beides. Vielleicht hört man Gottes Stimme nur, wenn man den nötigen Wahnsinn besitzt, der einem das Gehör schärft. Wir sind die Einzigen, denen die Maasai vertrauen, sagt Riemer. Wir bleiben, wenn alle Entwicklungshelfer aufgegeben haben. Wir haben einen längeren Atem und eine Perspektive, die über das Menschenmaß hinausreicht. Wir sind ein Segen für dieses Land. Das hat er gesagt. Der Segen Gottes kam 1844 über Ostafrika im Reisegepäck des schwäbischen Pietisten Johann Ludwig Krapf. Er ließ sich vom Missionsdrang beseelt in der Nähe von Mombasa unter dem Bantu-Volk der Wanika nieder und gab sich so redlich wie vergeblich Mühe, ihr Herz für Jesus zu erwärmen. Und jetzt kommen die Geschichten, über die unsere Gleichnisse gehen. Der gute Mann war erschüttert über die heidnischen Bräuche wie das Erdrosseln verkrüppelter Kinder oder das Umtanzen kultischer Bäume. Er verbitterte über der Niedertracht der Wilden, in Anführungszeichen, die, Interesse an seiner Botschaft heuchelnd, ihr wahres Augenmerk auf die weltlichen Dinge im Ranzen des Frommen gerichtet hatten. Immerhin gelang es ihm, Einzelne in Unruhe zu versetzen, wie die hinfällige Häuptlingsmutter, die er laut Tagebucheintrag vom 2. November 1848 folgendermaßen aufzurütteln suchte. Jetzt kommt der Eintrag. Auf meinem Rückweg begegnete ich der alten Mutter unseres Häuptlings, welche auf einem verfaulten Baumstamm ausruhte. Ich sagte, siehe, so ist dein Herz, verderbt und verunreinigt. Ein Gleichnis der besonderen Sorte, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Verderbt und verunreinigt, du musst zu Jesus gehen und dir ein neues Herz geben lassen. Das weißt du ja wohl. Du musst zu Jesus gehen und ihn um ein neues Herz bitten. Du weißt ja wohl, was man mit dem verfaulten Baumstamm tut. Man gebraucht ihn zum Feuerholz, sagte sie. Jawohl, sagte ich. Darum sieh zu, dass es deinem Herzen nach dem Tode nicht auch so ergeht. Also der Baum, der keine Frucht bringt, der wird als Feuerholz verbrannt. Ja. Weil er in sich, ja, das ist ja auch ein Jesuswort. Ja, natürlich. Ja. Und da sitzt jetzt die arme alte Oma, sitzt da auf dem alten Baumstein und wird sofort belehrt. Und natürlich kommt da nichts bei raus. Nach 9-jährigen Bekehrungsbemühungen verließ Krapf die Stätte seines Wirkens, ohne nennenswerte Spuren hinterlassen zu haben. Er war nur ein Vorbote gewesen, ein vereinzelter Träumer, zeitweise begleitet von wenigen Kombattanten, von denen die Hälfte dem Fieber zum Opfer fiel. Doch sein Tagebuch, die Karten, die Sprachstudien und Reiseberichte aus dem Landesinneren, die er und seine Mitstreiter, zu denen auch der Kilimanjaro-Entdecker in Anführungszeichen Johann Rebmann gehörte, in dieser Zeit angefertigt hatten, öffneten denen, die nach ihm kamen, den Kontinent, den Händlern und dem Militär. Als könnte der Samen der frohen Botschaft nur in gewaltsam gerodeter Erde aufgehen, schrieb Karpf, der Frau und Kind in Afrika verloren hatte, am 28. April 1849 voll Ingrimm in sein Tagebuch. Es bleiben große Gerichte nicht lange aus, wenn sich ein solches Volk gegen das Evangelium hartnäckig verschließen will. Dazu braucht Gott die Missionare der Gerechtigkeit, das heißt, die Soldaten der Könige und der Erde. Ein jeder Soldat ist daher auch ein Missionar. Unter dem Schutze und im Gefolge der deutschen Kolonialherren kamen Missionare in Scharen. Die blutigen Stammesfehden der verfeindeten Königreiche wurden durch die Anwesenheit der Truppen unterdrückt, das Land in Anführungszeichen befriedet und die Häuptlinge aufgehängt oder in Schach gehalten. Garstigen Bräuchen zu frönen war jetzt das Privileg der deutschen Besatzer. Die Kolonialregierung zwang die Eingeborenen, Straßen und Eisenbahnen zu bauen. Davon profitierten auch die Missionare, die ihre Religion nun zügig verbreiten konnten und ihre konfessionellen Zänkereien einführten. Diese Diskussion, die du jetzt gerade aufgemacht hast mit diesen beiden Teilen, die wird ja jetzt zurzeit auch in Tansania wieder neu aufgelegt, wo man jetzt sich überlegt, ob man nicht Reparationskosten von Deutschland verlangen soll. Mhm. Weil alles Unglück dieses Landes leider durch die Kolonisierung passiert ist und durch die Missionare passiert ist. Ja. Und das ist eine, wie ich finde, da gibt es viel zu berichten und es stimmt. Und das und diese Vorstellung, dass die Länder mit Gewalt dann organisiert worden sind und dann erst das Christentum sozusagen Früchte tragen konnte, das ist mit Sicherheit auch eine richtige Beobachtung. Aber das Rollback jetzt, das früher, bevor die da waren, alles wunderbar war. Ja, das stimmt natürlich nicht. Und alles gut war. Ja. Und wir lebten wie die heiligen Wilden und in schönster Natur und alles war gut. Und als wir noch keine Straßenbahnschienen hatten und als wir noch keine Autos hatten und so, war alles schön. Mhm. Das ist natürlich eine irre Vorstellung. Ja, das ist die paradiesische Vorstellung. Ja. Und das ist jetzt die Umdrehung und dann ist das Christentum an allem schuld. Ja. Und die christlichen Forscher und die Theologen aber sind ja... Aber es gibt doch sehr viele Christen dort. Also heute. Ja, in Tansania ist doch die Hälfte christlich. Ja, aber trotzdem versucht man eben durch diese postkoloniale Betrachtung sowas wie Schuldverteilung. Ja. Und wenn es uns jetzt heute in Afrika schlecht geht oder in Tansania schlecht geht, liegt das an dieser Art von Überfremdung, die durch das Christentum passiert ist. Da ist sicher was dran, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, eine vollkommen irre Welt, sich zu sagen, man könnte das jetzt zurückdrehen oder man könnte alles Elend, das in diesem Land passiert ist oder dass sie nicht auf die Beine kommen, allein dieser Art von Missionierung zufügen. Mhm. Ich glaube, das Christentum hat an vielen, vielen Stellen sehr, sehr viel Gutes bewirkt. Hat eben auch sehr viele neue soziale Ideen, dass also Kinder, die nicht gleich gelebt haben, nicht erwürgt werden oder sowas. Man könnte natürlich sagen, ist die bessere Methode. Dann hat man keine Behinderten. Ja, ich glaube, das ist einfach die Methode von Leuten, die keine ärztliche Versorgung haben. Genau. Und die unter sehr, sehr einfachen Bedingungen leben. Die können das nicht leisten. Sie können sich auch nicht leisten, dass sie ein Kind dabei haben. Obwohl auch da viele Kinder mitgenommen werden, die nicht auf der Höhe der Gesundheit sind. Ja. Aber bestimmte Formen der Behinderung waren halt nicht akzeptabel für diese Gesellschaft. Also mit der Kolonisierung kam auch die Medizin, will ich damit sagen. Ja, das kommt jetzt. Es kommen ja sehr viele wunderbare Dinge. Tansania ist ja zu einem großen Teil, mindestens einem Drittel, ein christliches Land. Und danach kamen noch Muslime, sind auch noch ein Drittel. Aber es gibt auch noch ganz viele, die indigene Religionen nachgehen. Ja, das siehst du mal. Das sind jetzt 150 Jahre her und die sind immer noch nicht durchgedrungen, die Schriftreligionen. Die Animisten sind immer noch in einer großen Zahl da. Ja, oder es existiert auch sehr viel nebeneinander. Ja. Ja, jetzt hör zu. Ja. Ich bin nämlich auch einem Bekehrten begegnet. Ja. Der hieß Ndiki Shangali. Als Ndiki Shangali, der später Anael getauft werden sollte, die ersten Missionare sah, war er 5 Jahre alt. Mein Text ist von 1993. Der Bantu ist 1916 geboren, als Deutscher, wie er sagt. 2 Jahre später, die Deutschen verloren mit dem Ersten Weltkrieg auch ihre Kolonien, wurde Anael Brite. Die Missionare kamen dem kleinen Anael sehr groß, sehr bleich und sehr streng vor. Sie trugen khakifarbene Tropenkleidung und hatten zu seinem Vater gesagt, schick uns deine Söhne in die Schule. Der Vater hatte gern eingewilligt. Er war Chef von Machame, einer Streusiedlung im Regenwald am Hang des Kilimandscharo, und hatte so viele Söhne, dass er manchmal selber den Überblick verlor. Doch er merkte schnell, sagt sein Sohn Anael heute, wer etwas zu sagen haben und in feinen Kleidern gehen will, der muss lesen und schreiben können. 1893, 26 Jahre vor Anaels Geburt, waren die ersten Abgesandten der Leipziger Mission beim Häuptling Shangali aufgetaucht. Aus den beiden Stöcken, die sie in die Erde gerammt hatten, um ihr Zelt aufzubauen, sollen die 2 Baumriesen gewachsen sein, die heute die Kirche von Machame überschatten. Die frommen Männer lernten die Stammessprache, das Ki-Machame, und fertigten für die Kinder, die bei ihnen Unterricht nahmen, ein Wörterbuch und eine Grammatik an. Die Fibel, aus der Anael das Lesen lernte, verwahrt er noch heute wie ein Kleinod, damit die Enkel nicht vergessen, wer uns geholfen hat. Im Buchdeckel steht Leipzig 1925. Das habe ich selbst gesehen. Ich habe es auch fotografiert. Da ihr Ober- also darf ich noch mal fragen, den du getroffen hast, der ist ja 5 gewesen, als du dort warst. Also Nein, der ist 1916 geboren. Ah, so, das war ein ganz alter Mann. Ganz alter Mann. Das habe ich auch gerade vorgelesen, ehrlich gestanden. Er sah den ersten Missionar, als er 5 war. Ja, dann hat er ihn 21 gesehen. 21. Ja, oder 22. Und dein Artikel war von 93, genau. Genau, von 93. Da ihr Oberhaupt die weißen Europäer so freundlich behandelte und ihnen obendrein ein Haus baute, gaben die Bewohner von Machame nach und nach ihre Amulette ab, opferten ihren Baumgottheiten nur noch heimlich und ließen sich taufen. Anael war 1928 an der Reihe, also mit 12 Jahren. Wir folgten dem Licht, sagt er mit einem Lächeln von der Undurchsichtigkeit des Urwalds. Das Christentum machte unsere Seelen weiß, weiß wie der Schnee auf dem Kilimandscharo. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ob er mir da nicht einfach nur irgendwas aufgetischt hat. Im biblischen wo er dachte, dass du es erwartest. Ja, ich war ja Deutsche, das wusste er ja. Ich war ja als Journalistin da und habe ihn auf Englisch interviewt. Im biblischen Alter ließ sich endlich auch der alte Häuptling Shangali bekehren. 1961 wurde er auf den Namen Jakob getauft. Ein paar Tage später starb er. Die Gründe für sein langes Zaudern sind begreiflich. Er hatte 40 Frauen und hätte als Christ 39 von ihnen hergeben müssen. Die christliche Religion gehörte sicher nicht zu den spannendsten Mitbringseln der Weißen aus dem Norden. Die afrikanischen Naturvölker waren in erster Linie gierig nach dem Wissen und der ärztlichen Kunst. Die Bekehrungswellen setzten erst später ein, als der Horizont der Schwarzen sich derart erweitert hatte, dass die Welt mit ihren traditionellen Religionen, mit dem Glauben an die Ahnen und die kleinen lokalen Baum- und Flussgottheiten nicht mehr zu erklären war. Die Stammesreligionen hatten den modernen Errungenschaften der Kolonialisten nichts entgegenzusetzen und die alten Antworten griffen nicht mehr. Die Missionare lernten die Sprache der einzelnen Stämme. In ihren Grammatiken, Fibeln und ethnischen Studien lieferten sie die Dokumentationsbasis für die Erforschung der Kulturen. Allein in Afrika gibt es heute Bibelübersetzungen in 522 Sprachen. als die deutschen Missionare Ostafrikas als Folge der beiden Weltkriege interniert oder des Landes verwiesen waren, übernahmen afrikanische Christen die Missions- und Gemeindearbeit, und gerade in diesen Zeiten stabilisierten sich die Kirche und die Landsleute bekehrten sich in großer Zahl. Mhm. Soweit von mir. Also du hast jetzt auch diese unglaublich kulturelle Leistung dieser Missionare erzählt. Viele Sprachen wären ja auch schon untergegangen, wenn es diese Grammatiken nicht gäbe und man wüsste gar nicht von ihnen. Und sie haben auf der einen Seite die Sprachen dokumentiert und historisch festgehalten, was wie hieß und welche Wörter es da gab. Und dann haben sie umgekehrt dann die Bibel in diese Sprachen übersetzt. Mhm. Das heißt, beides waren unglaubliche interkulturelle Leistungen. Ja. Die mussten da jahrelang wohnen, bevor sie dann begriffen haben, was heißt und so. Muss auch eine enge Kommunikation gegeben haben. Es muss auch eine enge Sprache ja nicht mehr. Genau, eine enge Kommunikation gegeben haben. Und ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass, wie gesagt, Mission doppelgesichtig ist. Sie ist nicht, wie es zurzeit manchmal immer heißt, ganz schlecht gewesen und ein großes Verbrechen an der Menschheit. Nee, man muss auch sehen, dass diese, das war ja auch bei den First Nations in Amerika so, die jetzt heute idealisiert werden, das Leben dort, das war ja furchtbar zum Teil. Ja. Und diese Völker haben ja untereinander extrem sich bekämpft. Das. Und davon haben natürlich kannst die Kolonialisten... Kannst du Mali besichtigen jetzt? Ja, davon haben natürlich die Kolonialisten diesem Divide et Impera, die haben die natürlich noch gegenseitig aufgebracht gegeneinander. Ja. Der ganze Sklavenhandel hat ja davon profitiert. Die eingeborenen Völker haben sich ja gegenseitig versklavt und dann an die Sklavenhändler verkauft. Es war ein furchtbares Gegeneinander damals innerhalb dieser, auch um Verteilungskämpfe einfach. Ne? Ja. Wie im Westen oder im Norden auch. Ja. Und da ging es ja auch um jeden Quadratmeter. Ja. Und das war nicht viel anders in Afrika. Ja. Und das, genau. Und das haben die sich natürlich zunutze von den gemacht. Indigenen gehört also auch zu einem großen Irrtum der Postkolonialisten. Finde ich, also bis heute. Das heißt ja nicht, dass man nicht die Traditionen wieder erforscht und dass man mit den Menschen respektvoll umgeht, die so entsetzlich behandelt worden sind. Das ist das eine. Aber idealisieren sollte man das gleichzeitig nicht. Du siehst ja auch, du hast diesen Mathematiklehrer, diesen Grauen beschrieben, mit was für einer Geduld und Durchhaltekraft. Die haben ihre Frauen und Kinder dort begraben. Die sind trotzdem da geblieben. Wir sind die, die da bleiben. Die haben natürlich mit diesen Gleichnissen sozusagen gearbeitet. Ich war ja bei dem. Also ich habe ja diese Leute da auch besucht in dieser Steppe. Zum Teil waren die da verbunkert. Ja. Also ich war zum Beispiel in einer Missionsstation mitten in der Maasai-Steppe. Die war also weit weg von jeder Zivilisation. Ja. Ich glaube, der nächste Nachbar war 100 Kilometer entfernt. Mhm. Und die hatten da natürlich ihre Jeeps. Diese Missionsstation hatte eine Mauer, die war so hoch wie dieses Zimmer und ging um die ganze Missionsstation rum. Na, weil natürlich, wer weiß, wer da über die Mauer kommt. Die waren auch alle bewaffnet da drin. Also die Missionare sind bis an die Zähne bewaffnet. Ja. Und ich sind auch oft da überfallen und umgebracht worden. Ja, klar. Aber du weißt, bei den Massai ist sowieso immer eine Mauer. Ich rede jetzt nicht von den Massai, ich rede von der Missionsstation. Ja. Das war ein Haus. Ja, aber Mauern, dass Mauern um Häuser sind. Ja, um Dörfer. Um Dörfer. Ja, das gab es bei den Massai auch. Genau, ganz natürlich, üblich. Natürlich. Weil man sich gegen wilde Tiere. Ja, gegen wilde Tiere, die kommen die springen ja relativ hoch. Ja. Diese Panther und was da alles rumrennt und Löwen auch, die springen ja hoch. Ja. Und klettern auch sehr gut. Also die will man auch nicht im Zimmer haben. Ja. Und ich habe da übernachtet. Er hat mir das auch alles gezeigt, diesen Baum, wo er Unterricht gehalten hat und so. Und ich habe da übernachtet, 2 oder 3 Nächte. Und ich muss sagen, ich habe mich zu Tode gefürchtet. Die Löwen brüllen in der Nacht. Also das ist eine Geräuschkulisse, die du in Westeuropa nicht gewöhnt bist. Wo du einfach Angst kriegst, wenn du das hörst, diese Geräusche. Und dann rennen überall Geckos rum. Also wenn du in dein Zimmer kommst, dann flitzt es überall hinter den Spiegel, hinter irgendwelche Wandvorhänge. Die sind ja süß, aber es auch, muss man sich auch was dran gewöhnen, dass überall Eidechsen rumlaufen, auch an der Decke und auf dich runtergucken. Naja, also es war für mich sehr, sehr eindrucksvoll. Aber man kann sich ein bisschen vorstellen, so wie du es auch schilderst, was die auf sich genommen haben und mit was für einer... Das habe ich mir auch gedacht. Wer will Energie. Hier wohnen? Also wer will hier wohnen? Ja. Ohne Buch, ohne Radio, ohne alles. Ja. Ich glaube, Radio kann sein, dass er hatte. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war eine Dürre des Angebots und der Unterhaltungsindustrie, das kann ich dir sagen. Aber in dieser Dürre... Also außer Gott hat da niemand zu ihm gesprochen. Doch, aber die haben dann mit den Menschen gesprochen und hatten dann alle Zeit der Welt, diese Sprachen zu lernen. Ja. Kulturell ist es ein unglaublicher Reichtum, der da sozusagen auch eingeholt wurde von diesen Völkern. Dass die Mission mit Gewalt verbunden war, ist nicht zu leugnen, ist klar. Aber es ist die Vorstellung, wir werden noch drauf kommen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Die Aussagen, die über Mission da sind, sind die eine geht hin zu allen Völkern und taufet sie. Ja. Das ist beim Matthäusevangelium, dieser Missionsbefehl. Ja. Aber ich finde, der eindrucksvollere Gedanke über Mission ist in der Apostelgeschichte, wo da gesagt wird, verhaltet euch so, dass die anderen Leute sagen, seht nur, wie sie miteinander leben. Mhm. Also es geht gar nicht darum, dass da einer hingeht und sagt, deine Seele geht verloren. Ja, so und, wie der hier. Wie ja, unser, so wie der. Unser Frust. Ja, genau. Unser Frustknopf, der ja, hier genau, der, die alte Oma bedroht. Genau. Sondern es geht darum, dass die anderen angucken, was du für ein Gemeinwesen hast oder was du für eine Gesellschaft bildest und sagst, so würde ich auch gerne leben. Ja, aber und, dann musst du natürlich in einer Gesellschaft sein, wo du nicht alleine bist. Ja, ja. Genau. Wenn du, ich meine, wenn du da alleine ankommst, was willst du denn davor machen? Genau. Die Gesellschaften waren vielleicht auch ganz zufrieden, bevor er sowieso ankam und da mit der Bibel ihnen auf den Sack ging. Darüber gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Also. Na gut. Also über die Mission werden wir ja noch weiterreden und da werde ich auch noch den letzten Teil meines Dossiers vorlesen. Ja. Und bis dahin. Aber man lernt nette Leute kennen in deinem man Dossier. Lernt, ja, man lernt wirklich sehr, sehr interessante Leute kennen. Ob die so furchtbar nett sind, weiß ich nicht. Ja. Denn wer sich allein in der Masai-Steppe jahrelang aufhält, der, ich glaube, mit Nettigkeit allein ist es da nicht getan. Ja, das stimmt. Also, ja gut, also wir wollen uns ja dann demnächst anderen Themen wieder zuwenden. Die Gleichnisse sind hiermit beendet. Ja. Und wir hoffen, dass auch das nächste Mal alle wieder reinhören. Ja. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.